manchmal so richtig Lust auf Ecstasy, aber dann denk ich, besser nicht. Ich hab manchmal so richtig Lust auf Ecstasy. Reines kolumbianisches Koks, Ladies and Gentlemen, Disco-Stoff. Das ist erstklassiges 100% reines kolumbianisches Koks, Ladies and Gentlemen, Disco-Stoff. This is Thank you.